herzlich willkommen zum Uncast Episode 199. Wir nähern uns mit großen Schritten der 200, jawohl. Ha, ne? Und was passiert? Die Themen heute: Tabletverkauf stagniert, ja. An natürlich wieder jede Menge News, wie immer. Die Community war auch sehr aktiv diesmal. Natürlich die App der Woche, wie immer, ja. Thema, ganz klar, hat mich gewundert, diese Woche einen Bericht zu lesen, der zeigt, dass der Tabletverkauf stark stagniert. Ja. Ehrlich gesagt, ich selbst warte da schon längere Zeit drauf. Ja. Und wie stark das ist, das sieht man zum Beispiel an Apple. Ja, Apple hat mitunter, sag's gleich, neben Amazon, ja, den zweitstärksten Verlust erlitten. Tatsache, 16,1% weniger Tablets wurden verkauft als im ersten Quartal 2013, ja. 2013 war übrigens auch noch ein Marktanteil von 40,2% und jetzt ist es nur noch 32,5% Marktanteil, während Samsung mit 32% plus hier, sagen wir mal, die Katastrophe für den Tabletmarkt noch verhindert hat. Ja. Hier hat Samsung jetzt einen Marktanteil, also alleine Samsung, Marktanteil von 22,3%. Allgemein kann man sagen, bis auf Asus und Amazon haben sich die Android-Tablet-Hersteller eigentlich ziemlich schwacker gehalten und haben, wie gesagt, den Karren aus dem Dreck gezogen, ja, sozusagen. Insgesamt gibt es Zuwachs nur noch von 3,9%. Ja, und das ist schon recht wenig. Ja, wenn man da das vergleicht mit den mit anderen Zahlen vorher, so ist der Absatz doch extrem stark nach unten gegangen, ja, insgesamt gesehen. Lenovo hat sage und schreibe 224,3% plus gemacht, allerdings auch mit einer kleinen Vorgabe, ja, nur 0,6 Millionen Einheiten hat Lenovo vorgelegt und natürlich dann dieses Quartal 2,1 Millionen verkauft, was natürlich schon wieder deutlich mehr ist, aber eben, naja, nur prozentual gesehen. Amazon hat einen herben Verlust von 47,1% bei den Tablet-Verkäufen hier zu verbuchen. Ja. Das heißt, der Marktanteil ist da zurückgegangen von 3,7% auf 1,9% nur noch. Sieht wohl so aus, ob der Tablet-Markt von Amazon, von Samsung und von Apple beherrscht wird. Ja. Tja, was ist da los? Wie kommt das zustande? Müssen wir jetzt irgendwie Bedenken haben? Also erstmal die Android-Tablets ist bis auf Amazon, ja, eigentlich läuft es da ganz gut. Da brauchen wir also keine Angst zu haben. Der Tablet, riesen Tablet-Verkaufszahlenverlust von Apple hingegen ist schon sehr, sehr bedenklich, da ist auch richtige Volumen dahinter, während ja Amazon, ja, mit den 3, noch was Prozent, jetzt sag ich mal, auch keinen Löwenanteil am Markt hatte, ist das bei Apple schon ganz anders da. Die hatten den Löwenanteil und haben den jetzt verloren und das einen riesengroßen, starken Einbruch gegeben. Aber wie gesagt, die Android-User brauchen sich da nicht so sehr zu freuen, denn trotz dem Ganzen heißt das klipp und klar, der Tablet-Markt bricht gerade weg. Und das lässt sich dann natürlich die Frage stellen, ist der Tablet-Hype jetzt vorbei? Ja. Also ich fand ja immer das Tablet, das habe ich auch schon immer gesagt, das Tablet fand ich immer ein Phänomen. Eigentlich etwas, was vollkommen unbrauchbar ist. Ein Zwischending. Ja, unbrauchbar. Ja, sorry. Ja, nicht abschalten, bleibt mal dran. Ja. Einmal so, weil es eigentlich keinen, wenn man es also so richtig benutzt, ja, kann es keinen Laptop oder Desktop-Computer ersetzen. Ja, es wäre für mich vollkommen unmöglich, mit einem Tablet den Computer zu ersetzen, weil ich eben was mache. Sagen wir mal zum Beispiel diesen Podcast hier. Ja, kann ich nicht mit dem Tablet machen. Geht nicht. Da fehlt mir die Software, da fehlt mir die Übersicht bei den ganzen Geräten. Also das geht einfach nicht. Ja, und deswegen braucht man einen Computer. So. Die Smartphones hingegen, die können eigentlich alles, was ein Tablet kann, nur mit einem kleineren Display. Und da ist natürlich schon die Frage, wieso sind die Tablets überhaupt? Warum haben die überhaupt so angezogen? Weil es das neue, coole Teil ist? Vielleicht, ja. Die Nutzungsmöglichkeiten, die vernünftigen Nutzungsmöglichkeiten, die sind doch ziemlich stark eingeengt. Zum Beispiel habe ich Bekannte, die wirklich ihren Computer kaum noch benutzen. Tatsächlich. Aber kein Tablet hat die Computerbenutzung ersetzt, sondern ein Handy hat die Computernutzung abgelöst. Und zwar sogar noch eins mit kleinem Display. Ja. Die Tatsache ist halt so, wer seinen Computer ersetzen kann durch ein Tablet oder durch ein Smartphone. Ja, und beziehungsweise sein Computer durch ein Tablet ersetzen kann, der kann es auch durch ein Smartphone ersetzen, diese Computernutzung, weil das Tablet nicht mehr kann als ein Smartphone. Und ich denke, das ist etwas, was eben komplett ausgeblendet wurde am Anfang von der Tablet-Entwicklung und das jetzt eben meiner Meinung nach zurückschlägt. Es muss nicht heißen, dass das jetzt so weitergeht. Die Tablet-Verkäufe können auch wieder anziehen. Nur wir müssen bedenken, dass vor kurzem eigentlich erst das iPad Air von Apple da vorgestellt wurde. Ja. Und trotzdem sind hier Probleme bei den Absatzmärkten offenbar vorhanden. Ja. Also sind es die Leute jetzt leid? Mit den großhändigen, mit den Großdisplay-Handys? Nein, vielleicht haben die sogar eine Mitschuld, warum weniger Tablets verkauft werden. Ich darf mal kurz jetzt das nochmal zusammenfassen, ja? Also, was man mit einem Tablet tun kann, um damit einen Laptop zum Beispiel oder Desktop-Computer zu ersetzen, das kann man auch mit dem Handy tun. Man nimmt aber vielleicht lieber ein Tablet, weil die Displaygröße komfortabler ist. So, jetzt kommen aber diese Phablets, ja, wie es so schön heißt, ja, die Telefon, die Smartphones mit sehr großem Display. So, bei mir ist also ab 6 Zoll ist bei mir ein Phablet, aber manche Redaktionen sehen es da schon bei 5,5 Zoll ein Phablet. Okay, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall große Displays. Keine 4,2 oder 4,5 Zoll großen Displays mehr. Nein, heutzutage sind die beliebtesten Modelle so knapp unter bis 5 Zoll. Ja, und es geht immer weiter. Der Grad, was von den Leuten akzeptiert wird als Telefon, wird sogar immer höher. 5,5 wird es dieses Jahr sicherlich sein. Ja, was so allgemein akzeptiert wird als noch Telefon. Und da haben wir nämlich jetzt das Problem. Diese Displays sind ausreichend groß, ja, um vernünftig dieselben Funktionen wie mit einem Tablet zu nutzen oder in derselben Art zu nutzen, ja. Und da stellt sich dann halt für viele die Frage, brauche ich noch ein Tablet? Ja, oder nicht? Also das ist durchaus drin. Ich werde wahrscheinlich jetzt bald den anderen Weg gehen. Ist das noch immer nicht ganz klar. Ich sage das schon seit 2 Folgen. Akkus lässt sich da Zeit. Ich hatte eigentlich jetzt vor, mir ein Tablet zu kaufen und ein 8-Zoll-Tablet und damit das Telefon zu ersetzen, weil mir auch ein 5,5-Zoll-Display eigentlich zu klein ist. Ich telefoniere so gut wie gar nicht, ich nutze aber eben die ganzen Programme und da ist mir es lieber, wenn ich ein großes Display habe. Telefonieren kann ich immer noch über Headset mit dem Arcos, ja, weil das integriertes Telefonmodul praktisch hat. Und da ist nämlich die Sache, dass ich bin da nicht im Mainstream mit drin. Ja, das werden die wenigsten tun. Am Anfang haben es vielleicht auch welche getan. Ja, wie groß war da zum Beispiel die Begeisterung, als das Samsung Galaxy Tab, das P1000 rauskam und mit dem man auch telefonieren konnte. Zwei Geräte in einem, ja, das war auch schön. Aber das ist jetzt halt heutzutage nicht mehr ganz so akut, weil eben die Displaygröße bei den großen Smartphones eben den Leuten scheinbar ausreicht. Ja, und das ist ja dann auch, das ist ja dann auch ein Komfort-Pluspunkt. Man kann das, im Prinzip ein Tablet, das man noch mit sich rumtragen kann, ohne zusätzlich eine Tasche mit sich herumzuschleppen. Ja. Das ist auch etwas, wo ich mir natürlich gedacht habe, gut, wenn ich jetzt ein Tablet habe und habe das immer dabei, ja, dann brauche ich eine Tasche. Die muss ich immer umhängen haben. Ja. Also nichts mehr mit einfach mal aus dem Haus gehen, Handy hinten in die Jeans-Tasche stecken und loslaufen. Geht nicht mehr. Ja. Dann brauche ich irgendwas. Entweder nehme ich das Tablet dann in die Hand und trage es so mit der Hand, ja, in der Hülle. Ja. Oder ich muss halt eine kleine Tasche nehmen, in der ich das einstecken kann. Ja, so. Das ist halt jetzt die Sache, da geht Komfort verloren. Ein 5,5 Zoll Phone, auch noch ein 6 Zoll Phone, das kann man noch zur Not mal schnell da in die Tasche stecken. Ja, das geht. Auch wenn es ein bisschen ja, vom Anpassen her natürlich sehr schlecht ist. Ja, und man sollte sich auch da nicht hinsetzen, schon könnte es krachen. Aber dennoch könnte man es mal so schnell machen. Ja, wenn man gerade mal aus dem Haus kurz geht, ja, Sorgen erledigen und dann kommen wir wieder zurück, dann geht es. Und ich denke, da ist auch das ganze Problem momentan. Wer will ein Tablet haben, das einem dann Komfort raubt und gleichzeitig aber nicht mehr bietet als ein großes Smartphone, das man noch notfalls mitnehmen kann. Ja. Tablets haben ein Problem. Tablets wurden verkauft als Ablösung für Computer und für Laptops. Und zuerst sah es eine ganze Zeit lang auch so aus, ja, weil viele Leute eben Konsumenten sind. Das heißt, die brauchen nicht hier eine Tastatur, um Artikel lange Texte zu schreiben. Ja, die begnügen sich mit 5 Zeilen E-Mail. Ja, also bei mir ist die eine Standard-E-Mail schon länger und da müsste ich am Tablet, also es ist unmöglich. Ja, dann 3-mal so lange tippe ich da am Tablet. Ja, 5 Blocken will ich euch gar nicht sprechen. Das ist vollkommen unmöglich. Ja. Also das heißt, die, sag ich mal, die, ich will den Begriff eigentlich nicht verwenden. Also die Produzenten, ich wollte die Kreativen sagen, aber das mag ich gar nicht. Die Produzenten von Content im Internet, ja, die müssen einen Computer nehmen. Ja, ganz einfach, das geht sonst nicht. Die Konsumenten, die können eben auch ein Handy nehmen, beziehungsweise ein Handy mit großem Display. Und das wurde eben da offenbar jetzt kommt's offenbar raus. Wie gesagt, vielleicht ändert sich das nochmal. Bin ja auch kein Hellseher. Aber ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum die Tablets sich so verkaufen. Ja, ich sah da eigentlich keinen Nutzen drin. Ich hatte ja das P1000 Tablet damals auch gekauft. Das habe ich, ja, dann halt benutzt, weil ich es hatte. Aber Surfen im Internet, das ist ein Grau, das ist ein Grauen. Ja, ich habe schon mal gesagt, Seiten werden nicht richtig angezeigt, Standardseiten funktionieren nicht richtig, zumindest die Seiten, die ich ansurf. Zur Hälfte, ja, kann ich die Seiten gar nicht richtig anschauen auf einem Tablet. Da brauche ich einen Computer mit richtigem Firefox oder richtigem Chrome, ja, das ist alles umsetzt. Ich nutze ja Chromium jetzt und da selbst da gibt's halt manchmal noch ein paar Probleme. So kompliziert ist das Internet geworden. Ja, alle haben gesagt, na, mit HTML5 wird alles besser. Ich finde, es ist in den letzten Jahren viel schlimmer geworden. Viel, viel schlimmer. Jetzt funktioniert bald gar nichts mehr richtig. Ja. Also da bräuchte man verschiedene Browser, aber Vollbrowser, Desktop-Browser. Ich weiß auch nicht, warum die Firmen ihre Seiten auch nicht mehr an mobile Geräte anpassen, aber wahrscheinlich wollen viele Seiten eben, dass man die entsprechende App jetzt installiert, aber das wollen dann eben auch nicht alle. Ja, für jede Webseite dann eine App installiert haben, nee, das muss wirklich nicht sein. Und ja, so kommt eben eins zum anderen Surfen kann man nicht damit richtig, ja. Also, wenn man eben komplizierte Seiten aufruft. Man kann nicht richtig oder nicht produktiv damit arbeiten, ja, weil die Eingabemöglichkeiten zu schlecht sind. Schließt man dann wieder eine Tastatur an und so weiter und so weiter, dann hat man im Prinzip einen Laptop. Ja, warum holt man sich denn keinen Laptop, ja? Für wenig Geld, eine gute Maschine, ja, zack, und dann läuft es. Ja? Also, ich weiß nicht. Kann's nicht sagen. Aber für mich war das immer ein Rätsel, warum die Tablets überhaupt abgehoben haben. Aber jetzt, könnte es sein, dass das Ganze wieder sich abflaut. Google Now, um mal zu den News zu kommen. Google Now zeigt jetzt auch den Standort des eigenen Autos. Wie wird es gemacht? Google erkennt jetzt, wenn man eben sich schneller fortbewegt, dann das Auto stehen bleibt und sich dann zu Fuß fortbewegt, dann wird es gespeichert, wo dann eben die Position vom Auto ist. Ja, auch wieder eine Funktion, die das Leben im Prinzip erleichtert. Ja, man muss jetzt keinen Marker mehr setzen, dass man dann sowieso wieder vergisst, sondern das wird automatisch gemacht von Google Now, und so findet man dann eben sein Auto, wenn man, vor allem wenn man in einer fremden Stadt ist und ist sich ja nicht 100% sicher, kennt sich nicht aus, wo steht denn jetzt mein Auto nochmal, zack, und dann kann man dorthin kommen. Ja, es ist nicht so, dass man nur betrunken sein muss, um das Auto nicht finden zu können. Wer schon mal auf einem riesengroßen Parkplatz auf einer Messe gestanden hat, ja, und er sich dort überhaupt nicht auskennt und dann nach 8 Stunden Messeaufenthalt draußen ins Freie kommt, die Sonne sieht und, was ist das? Ja, und dann überhaupt komplett desorientiert ist, wo er jetzt eigentlich hinlaufen muss von dem Ausgang, weil er ganz anders da rauskommt, als reingegangen ist, der weiß das dann zu schätzen, wenn er dann sein Auto, wenn er dann angezeigt bekommt, wie er laufen muss, um zu seinem Auto zu kommen. Ja. Also, gar nicht mal so schlecht, die Funktion. Aber es gibt natürlich auch da wieder Bedenken. Ja, Google Now ist die Woche über in die Schlagzeilen gekommen, die negativen Schlagzeilen, wegen der zusätzlichen Datensammlung, die Google betreibt. So ganz richtig recherchiert war das zwar nicht, weil die Daten werden auch gesammelt, wenn Google Now nicht aktiviert ist, jedenfalls die meisten Daten. Aber man kann eben mit diesen Daten was anfangen. Ja. Ich habe eigentlich vor 2 Tagen Google Now bei mir deaktiviert. Ja. Weniger deswegen, weil ich jetzt da besonders schwerwiegende Bedenken hätte. Ja, so ein bisschen Bedenken habe ich schon, weil es ist ein bisschen viel, was jetzt langsam dazu kommt, und ich auch überhaupt keine Vertrauen mehr habe zu amerikanischen Services. Das kommt halt bei mir dazu, aber es ist hauptsächlich deswegen, weil ich vermutlich demnächst ein Gerät haben will, das gar kein Google Now mehr hat. Ja. Und deswegen will ich mir das dann abgewöhnen da. Ja, das und ehrlich gesagt, ich habe auch wenig eigene Vorteile dadurch bekommen. Ja. Es ist halt immer im Hintergrund, hat es halt immer Daten gezogen, beziehungsweise eben Strom verbraucht. Aber so wirklich gebraucht habe ich es nie. Und deswegen habe ich jetzt mal auch die Funktion abgeschaltet. Also es gibt schon ein paar kleine Gründe, warum man vielleicht überlegen sollte, Google Now nicht zu nutzen. Aber datenschutzrechtlich würde ich mal sagen, ist das noch der geringste Grund bei Google Now. Denn wie gesagt, die Daten werden sowieso gesammelt. Nur kann man dann eben was damit anfangen. Ja. Und selbst, sag ich mal, ein bisschen leichter machen durch diese gesammelten Daten. Neuigkeiten gibt es auch bei OnePlus One, dem in allen Medien vertretenen neuen Handy. Ja. Da ist wieder die magische 5,5 Zoll Display, ja, hat das Handy. Und Android Central hat es jetzt mal genauer unter die Lupe genommen, was es damit auf sich hat. Die haben zwar jetzt nur ein Release-Modell, aber ein bisschen Eindruck kann man da schon gewinnen. Sicherlich einer der Hauptgründe, ich sag's nochmal, auch wenn ich schon mal zweimal schon gesagt habe, ja, für das System ist CyanogenMod 11S basierend auf Android 4.4 standardmäßig als Betriebssystem installiert. 2,5 GHz Quad-Core CPU, 800, Snapdragon 801 Prozessor, Adreno 330, GPU, 3 GB Hauptspeicher, sehr schön, mit übrigens 1,86 GHz getaktet, wunderbar. Version mit 16 und 64 GB und die Preise natürlich phänomenal günstig. Und das ist eigentlich der Haupt Augenmerk da drauf. Also noch nie gab es ein Telefon mit diesen technischen Daten zu diesem Preis. Ja. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall dieser Review sollte man sich mal angucken. Natürlich probieren sich da die Leute bei Android Central ein klein wenig zurückzahlen, weil sie ja eben das Vormodell haben, aber dennoch ist es interessant. Übrigens, die regulären Modelle werden übrigens erst frühestens im Juni ausgeliefert. Ja. Bedeutet nur die bei dieser Smash-Aktion da mitmachen, also das heißt dann alles Telefon zerstören, um ein neues zu bekommen für $1, ja, Tatsache. Ich glaube, die Aktion ist aber auch schon beendet, also nicht gleich euer Telefon hinschmeißen. Gell? Die bekommen das Telefon früher. Alle anderen müssen bis spät im Juni warten, um das zu bekommen. Es wird gesagt, dass hier jeder, der ein Telefon bekommen will, im Juni eigentlich ohne großen Ärger einen Invite bekommt, denn da fängt es dann an mit dem Invite-System. Man kann das Telefon nur kaufen, wenn man eine Einladung dazu bekommen hat. Wunderbar. Aber dennoch ja, ist da dann dieser Stichpunkt. Ja. Die 64 GB Geräte kommen auch erst früh im Juni sowieso an bei der Firma. Bisher gibt es nur die 16 GB Modelle, also wer ein 64 GB Modell möchte, der müsste eventuell sogar noch etwas länger warten. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie die das dann hinkriegen da bei OnePlus. Genau. Mehr Theming bei Cyanogen, also dieses OnePlus One bringt ja das auch ein neues Cyanogen mit, habe ich ja eben schon gesagt. Und dieses Release wird es dann auch für andere Handys geben. Und auffällig daran ist, dass man jetzt mehr Themes nutzen kann damit. 3 Stück werden da standardmäßig mitgeliefert, soweit ich das weiß. Und man kann dann relativ einfach dafür sorgen, dass da andere noch installiert werden. Da kann man auch auswählen, was denn von einem Theme übernommen werden soll. Zum Beispiel, oftmals ist es gar nicht erwünscht, dass man das Wallpaper mitnimmt, weil einem das sein eigenes Wallpaper doch viel besser gefällt. Einfach Häkchen entfernen und dann wird das Wallpaper eben nicht gemacht. Oder man möchte die Schrift beibehalten, ja, weil man die Schrift vom Theme gar nicht so gut findet. Also die Fonts wegklicken. Ja. Oder man möchte zum Beispiel von dem Theme nur die Icons haben, aber sonst gar nichts. Auch das ist möglich. Dann kann man einfach nur die Icons auswählen, was da dann genommen werden soll. Und ja, im Prinzip ist das wunderbar. Das sieht auch alles ziemlich aufgeräumt aus und der Theme Picker von CyanogenMod kommt auch zusätzlich mit übrigens mit einer neuen Kamera-App, die auch vom OnePlus One dann hier jetzt zum ersten Mal zu sehen war. Und auch die Kamera-App wurde da offenbar komplett neu überarbeitet und alles, was man bisher so hört, sind eher positive Reaktionen. Also es scheint, als ob hier Cyanogen wieder mal was richtig Gutes auf die Beine gestellt hat. Und von daher dürfen sich auch alle anderen User, die jetzt kein OnePlus One haben, sich drüber freuen, vielleicht dann bald eine neue CyanogenMod-Version installieren zu können und dann eben da diese Funktion zu nutzen. Das ist doch was Schönes. Hm? LG liefert 12,3 Millionen Smartphones aus. Ja, das war die Schlagzeile hier bei Android Central im Quartal 1 2014 natürlich. Damit läuft das Geschäft für LG bei den Telefonen recht gut. Ja. Und die Zahlen sind auch äußerst gut. Insgesamt hat LG natürlich einen riesig großen Umsatz. Ja. Insgesamt 3,19 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind 6% mehr zum Vorjahr, was sich eigentlich sehen lassen kann. Ja. Und deswegen denke ich, dass hier die Anleger zufrieden sein werden mit der Entwicklung im Smartphone-Bereich bei LG, obwohl LG natürlich da noch lange nicht am Ziel ist, von dem, was sie erreichen wollen. Von Samsung sind sie noch leider ziemlich weit weg im Handybereich. Da müssen sie noch ein bisschen aufholen. Aber der Weg stimmt schon mal. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Geräte, die LG letztes Jahr, also 2013, herausgebracht hat, die waren alle recht gut. Die hatten alle Hand und Fuß. Nichts mehr zu sehen von den alten Billigheimern LG, ja, sondern da war das LG G2 dabei und das auch das Nexus 4 beispielsweise war ja da noch ein aktuelles Phone am Anfang des Jahres. Und ich muss sagen, also da kann man wirklich nicht meckern und das scheint sich dann auch bei LG bemerkbar gemacht zu haben, ja, im Smartphone-Verkauf. Ganz toll, weiter so. Konkurrenz kann man immer gut gebrauchen. Nicht, dass wir am Schluss noch enden wie Apple und haben nur noch eine Firma, die Android produziert oder produzieren will oder sowas. Ja, ja. Ja, vielleicht ist das sowieso bald da ganz aus mit dieser großen Firma. Ne? Und Android meine ich. Nicht mit der großen Firma, sondern mit der großen Firma in Android. Ja. Mal schauen. Acer hat trotz diesen Tablet-Desaster neue Tablets jetzt rausgebracht, das Iconia One 7 und das Iconia Tab 7. Das Tab 7 unterscheidet sich vom Iconia One 7 dadurch, dass es eben zusätzlich noch ein Cellular-Radio-Modul bringt, also eben ein 3G-Modul, nicht nur um Daten zu nutzen, sondern eben auch um zu telefonieren. Also die Funktion scheint auch immer beliebter zu werden bei den Tablets. Ansonsten kommt das Iconia One 7 ohne dieses aus. Ja. Beide Geräte sollen mit Jelly Bean 4.2 rauskommen. Das darf man gar nicht sagen. Aber sollen eventuell ein Upgrade bekommen auf 4.4. Ja, so wurde es zumindest versprochen. Hm? Die 7 Zoll Displays kommen mit der Auflösung 1280x800 und IPS Display, was für die Größe ja ganz gut ist. 8,9 mm dick. Farben soll es rot, weiß, schwarz, blau und pink geben. Na? Also Fashion Victims, das ist vielleicht was für euch. Tja, und naja gut, die Preise sind natürlich auch entsprechend sehr gut. Das Acer Tab kommt für $129 raus und das Iconia One 7 kommt für $129 raus und das Iconia Tab 7 mit dem integrierten 3G-Modul und Telefonfunktion kommt für 149 € raus, ja. Warum das eine hier in Dollar und das andere in Euro angegeben ist, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, weil das eine gar nicht so erst in den USA rauskommt, sondern erst in Europa. Aber gut. Aber wie gesagt, versprochen ist, dass es mit Android 4.4 KitKat kommt, ja. Ob diese Batteriedauer-Standby-Zeit, die angegeben ist, hier hinkommt, weiß ich nicht. Das wäre ziemlich schlecht. Da wird nämlich für den Akku eine Benutzungszeit von 6 Stunden angegeben. Und das wird zu wenig. Also ich, wenn da nicht noch eine 1 vorne fehlt oder eine 0 hinten, wäre natürlich wieder zu positiv, ja, dann stimmt da was nicht, weil 6 Stunden, ne. Das ist zu wenig, ja, viel zu wenig. Sorry. Das geht nicht. Ja. Aber ich denke mal, das wird sicher schon ein Fehler sein. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also übrigens, das Iconia Tab 7 kommt auch mit einem Micro SDTM Card Slot für weiteren Speicher. Und da muss man auch so dann keine Angst haben, da genug Daten kann man mitnehmen. Tja, gut, dann nächstes Gerücht. Ach, ne, Gerüchte, ja, es geht los, Leute. Nexus 6 Gerüchte, ach, das musste ja kommen. Oh nein. Darf das überhaupt Nexus 6 heißen? Hä? Was kommt einem dann in Sinn, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Nexus 6? Nix. Gar nix. Pris. Replikanten, ne? Dämmert's langsam so. Es ist wirklich schlimm. Es musste ja dazu kommen. Aber jetzt schon ist auf der Suchmaschine schon nichts mehr zu finden von dem ursprünglichen Nexus 6, ja. Blade Runner, wer kann sich noch erinnern? Blade Runner, Nexus 6, die durchgedrehten Replikanten, ja, Androiden im Prinzip, ja, dort Replikanten genannt, die übrigens 2019, ja, von der Tyrell Corporation mit dem hergestellt wurden, ja, also das Nexus 6 Modell im Film 2019, ist immer fast schon dran. Da hätte Google nicht noch können ein bisschen warten, bis das Nexus 6 rauskommt. Das wäre doch mega cool gewesen, oder? 2019 kommt dann das Nexus 6 raus, wie im Film Blade Runner der Nexus 6 Replikant rauskommt. Also das wäre ja fantastisch gewesen, aber vielleicht auch zu furchterregend, ja. Und irgendwie habe ich schon Angst, dass die Nexus 6 dann total durchdrehen und dann die Benutzer erwürgen oder sowas. Aber wie die das dann mit dem Namen machen, ich weiß es nicht. Vielleicht heißt sie auch dann gar nicht Nexus 6, sondern irgendwie anders. Auf jeden Fall ist das momentan das super Gerücht, ja, dass das Nexus 6 wieder von LG kommen soll. Also, da muss ich fast schon sagen, leider wurden da wohl einige Spekulationen nicht mehr aktuell. Ich habe ja gehofft, dass vielleicht HTC wieder mal ein Nexus bringt, ja. HTC oder andere halt, ne? Und leider wird's eben wohl wieder ein LG werden. Leider nicht, weil ich LG eben nicht gut finde, im Gegenteil, ja, aber so ein bisschen andere Modelle, ja, andere Firmen wären doch mal recht angenehm, wenn die auch mal wieder ein neues Nexus-Handy rausbringen könnten, ja. Und dann gibt's natürlich noch Gerüchte Nexus 6 mit einem Fingerabdruckscanner, weil das soll offenbar auf dem LG G3 basieren, dass sie einen Fingerabdruckscanner hat. Ich hoffe es nicht, ich hasse das, ja, Fingerabdruckscanner, das möchte ich gar nicht dran haben bei mir, nicht, kann die Funktion sicherlich abschalten, aber da möchte ich auch nicht aus Versehen mit meinem Finger über diesen Scanner kommen, ja, das heißt, da müsste ich dann ein Stück Klebestreifen draufkleben, überhaupt nicht cool, ja, ich hasse die Dinger, also das geht mir auch zu weit, ja, also ich bin ja da, sehr großzügig mit meinem Rumschleudern von meinen Daten, ja, aber ein Fingerabdruckscanner, das geht über das hinaus, was ich akzeptiere an meinem Gerät. Ja, definitiv. Und aber davon abgesehen ist das alles ein Gerücht und das wird nicht das Wichtigste sein, der Fingerabdruckscanner, das kann ich euch erzählen. Viel wichtiger wären die anderen technischen Daten, allerdings weiß man da ja noch nichts drüber. Und man schätzt es, dass es so ungefähr Richtung Galaxy S5 geht von den Leistungsdaten her. Ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass es ein G3 ist, dann Naja, müsste man sich eigentlich eher dort orientieren, weil viel mehr, viel andere Sachen werden dort nicht reinkommen. Höchstens noch kleinere Verbesserungen oder ja, mehr, nur noch weniger, wenig Performance mehr dann, denke ich mal. Von daher, auch wieder so eine Sache. Ist halt so eine Sache mit den Gerüchten. Jetzt fangen jetzt schon die Gerüchte an über das nächste Sechs. Meine Herren, das wird wieder was geben. Sorry, ich tue jetzt schon mal Entschuldigung für die dauernde Berichterstattung über das Nexus 6, aber tja, da werde ich auch nicht drum herum kommen. Bei Google Music gab es ein Update. Playlist-Editierung ist jetzt möglich und Sharing von Playlisten. Wobei, ich kann euch gleich wieder dämpfen, es ist die Liste, die geshared wird, nicht die Musik, die in der Liste ist, ja, nicht gleich durchdrehen. Also die neue Version 5.5.1.5.0.9o, die hat jetzt die Funktion, dass man eben Playlisten nachträglich editieren kann. Das ist, denke ich, auch besonders wichtig. Dass es das nicht schon vorher gab, ist eigentlich schon traurig. Aber nun ja, gut. Für mich wird es immer uninteressanter. Google Play Music, ich nutze es gar nicht mehr. Habe jetzt sogar alle meine Songs gelöscht drauf, weil ich da komplett auf Deezer umgestiegen bin und nicht hier die Datenleichen überall haben will. Ne? Aber ich muss schon sagen, Google Play Music hat sich kontinuierlich verbessert. Wenn man da mal zurückdenkt, so bei Android 2.3, was da noch als Standard Music Player einem angeboten wurde, ja, und wie weit da jetzt die Entwicklung gegangen ist bis zu dem Google Play Music, wie es jetzt ist, Version 5.5, da muss man schon sagen, das sind riesige Schritte und Google macht das genau richtig, finde ich, mit der Oberfläche jetzt von Google Play Music, und es scheint auch immer mehr Leute darauf aufzuspringen, auf diese Standard-App. Das war bei Android 2.2, 2.3 noch fast undenkbar. Das waren nur die Geeks, die Standard-App benutzt haben. Alle anderen haben sich irgendwelche andere Player schnell installiert. Aber ehrlich gesagt, das muss man nicht mehr machen. Ja. Google Play Music ist wirklich gut gelungen. Außer man nutzt natürlich jetzt Streaming-Service von anderen Anbietern. Ja. Amazon-Phone-Gerüchte, die verdichten sich jetzt auch massiv. Ich hatte zwar schon mal drüber was gesagt, aber es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass dieses, naja, halb iPhone-Design und halb geklaut von allen möglichen anderen Firmen, ja, nicht, dass es jetzt schlecht wäre, ist halt mal so. Man nennt es auch Inspiration von anderen Firmen, ja. Dass das so herauskommt, wie es da abgebildet wurde. Das scheint sich da also zu verdichten und scheint auch zu stimmen. Man erwartet, dass das Ganze mit einem 4,7 Zoll Display kommt, mit 720p Display. Das wäre ein bisschen schwach, aber es geht. Ich bin ja eh kein so Pixelfetischist, von daher finde ich das noch okay, aber einige könnten das als extrem niedrige Auflösung sehen. Gut, schauen wir mal. 4,7 Zoll ist aber auch vom Display her nicht besonders groß. Quad-Core Snapdragon Prozessor, 2 GB Hauptspeicher. Ja. Und jetzt haltet euch fest, es sollen da 6 Kameras drin sein, um die 3D-Fähigkeiten voll und ganz auszukosten. Ich glaube aber, dass sich da die Kollegen vertan haben, das wird bestimmt so ein 6-Linsen-System sein. Ja. Aber okay, vielleicht ist es auch tatsächlich so, weil für die 3D-Darstellung wäre das schon eine gute Sache. 2 brauchen wir Minimum, je mehr, desto besser, desto räumlicher kann das Bild natürlich wirken, klar. Und möglicherweise wird auch Amazon dafür seinen Datenservice nutzen in den USA über AT&T. Davon kann man eigentlich auch ausgehen, Amazon Prime Data, und dass man dann auch ein heftiger Batzen Cloud-Speicher bekommt dafür, wenn man das Handy holt. Das dürfte auch sicher sein. Ob das Handy in Deutschland, in Europa überhaupt in absehbarer Zeit herauskommt, das dürfte noch sehr zweifelhaft sein. Die US-Medien sagen hier ganz klar, dass das Telefon nicht gedacht ist für außerhalb. Ja, wo die Informationen hernehmen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass es durchaus logisch wäre, wenn ich mal so die Entwicklung angucke. Es war immer so, die Tablets haben ewig gebraucht, bis in Deutschland auf den Markt kam. Fire TV, ja, noch kein einziges Wort von Amazon Deutschland, was bei uns mit Fire TV ist. Und jetzt ein Handy hat, das ist natürlich in Deutschland auch nochmal sehr, sehr schwierig. Da müssen die Frequenzen berücksichtigt werden, falls LTE benutzt wird beispielsweise. Da müssen auch Verträge geschlossen werden mit den Service-Providern. Da muss man auch Rücksicht nehmen, was die für Wünsche haben bei uns. Ja, schon wird das nicht zugelassen in den einzelnen Netzen und so weiter und so weiter. Also eine riesen Arbeit. Und da darf bezweifelt werden, dass das von Amazon jetzt gleich zusammen mit den USA hier veröffentlicht wird. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Von daher gleich wieder die Erwartung dämpfen. Aber ehrlich gesagt, so viel Erwartungen habe ich an das Amazon Phone sowieso nicht. Da wird garantiert wie auf den Tablets eine stark veränderte Oberfläche sein, die zwar für die Tablets finde ich ganz gut ist, fürs Telefon muss ich das auch erst beweisen, ja, so eine neue Oberfläche. Auf jeden Fall hat man dann wieder nur den Amazon App Store, ja, da kann man fest damit rechnen. Und das ist natürlich schon eine große Einschränkung, vor allem fürs Telefon, fürs Tablet noch nicht mal so schlimm, aber fürs Telefon finde ich das besonders schlimm, weil gerade dort braucht man viele Mobile-Apps, die eben, wo eben Google da schlicht und ergreifend die besten hat. Ja. Und die dann da drauf zu installieren, wird ein Abenteuer werden. Und das wird, glaube ich, nicht ganz so, was mich jetzt in euphorischen Träumen schwelgen lässt. Ja. Also da bin ich ganz vorsichtig erstmal. Ja, Sony hat was gemacht, das hat mich sehr verwundert. Und zwar die Evolution UI, ein Open Source Projekt von Sony. Was? Ja? Nicht, weil es jetzt Open Source Projekt ist. Sony hat mittlerweile sehr viele Open Source Projekte laufen für Android. Ja? Nein, sondern die UI, Evolution UI, diese UI, also ich habe mir schon überlegt, ist das irgendwie ein verspäteter April-Scherz? Der 1. Mai kam das raus. Hat sich Sony da vielleicht im Monat vertan? Die wollten das am 1. April rausbringen, diese Meldung. Also die UI, die wird erweitert, wenn man sie benutzt. Also hört sich zuerst mal gut an, aber die wird durch Achievements, werden da Sachen freigeschaltet. Also wenn ihr zum Beispiel das Telefon frisch einschaltet, habt ihr nur Telefonfunktion, Messaging-Funktion, den Chrome-Browser und die Kamera. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist alles. Ja, dann ist nur ein Widget abgebildet mit der Standarduhr und oben die die Google-Suchleiste. Sonst habt ihr nichts. Da müsst ihr fünfmal Apps aufrufen. Also diese Apps müsst ihr fünfmal aufrufen. Ja, insgesamt. Und dann schaltet sich erst die Funktion frei, um alle Apps zu sehen. Ja, das ist wirklich ernst, ja? Das darf nicht, ihr habt's richtig gehört. Das ist so. Dann erscheint oben eine Notification. Ja, hier ist ein Video mit in dem Artikel. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Da kommt so eine Notification oben, dass man etwas freigeschaltet hat. Dann klickt man drauf und dann ist die Funktion freigeschaltet. Also man muss da auch nochmal draufklicken, dass es freigeschaltet wird. Genauso, wenn ihr zum Beispiel mehr als ein Bildschirm haben wollt. Ihr habt nur ein Screen. Also nichts mit rechts, links scrollen oder so. Wenn ihr mehr haben wollt, müsst ihr fünf Icons ablegen. Fünf Icons müsst ihr auf den Hauptbildschirm ablegen und dann kriegt ihr einen neuen Hauptbildschirm dazu, wo ihr dann scrollen könnt. Und so weiter und so weiter. Also, vielleicht finde ich es ja gar nicht mal. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich halten soll. Vielleicht finde ich es ja gar nicht so schlecht. Als Gaming-UI. Ne? Das irgendwo sagt das Sony auch irgendwie. Gamify the Smartphone-UI with Evolution-UI. Also, nur für verspielte Naturen, die jetzt kontinuierlich alles sicher arbeiten wollen, so gar die Grundfunktion muss man sicher arbeiten bei dieser UI. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das so skurril. Ich glaube, ich würde das Telefon wieder hinlegen und dann sagen, okay, das war's, tschüss. Ich verstehe es nicht. Also ich denke mal, das wird auch nicht als irgendwelche Haupt-UI jemals installiert werden, sondern es wird als bestimmt zum Herunterladen sein, als alternative UI, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Dann, ja. Ich kann mir zwar schon vorstellen, wo hier der Hintergrund liegt, ja, dass man, wenn man das Telefon kauft, dass das nicht so unwahrscheinlich kompliziert am Anfang ist und dass man dann erst, je weiter man das Teil benutzt, desto mehr Funktionen schaltet man frei, ja, und dann wird man nicht überlastet gleich am Anfang, ja. Das soll es wohl sein, aber natürlich für jemand, der Android-Geräte beispielsweise schon gewohnt ist, der, für den ist es wahrscheinlich irgendwie unvorstellbar, ja. Naja, schaut euch mal das Video an, bevor ich jetzt hier Schaum vom Mund kriege noch, ja. Und da könnt ihr euch ja selbst mal ein Bild davon machen. HTC verlagert übrigens die Produktion von Mid-Range-Phones, ja. Man nennt es auch Outsourcen, ja. Also die verlagern die Produktion zu einer Fremdfirma und wieder mal schrillen da die Alarmglocken, ja. Das machen andere Firmen auch, also nichts Großes, aber HTC hat bisher immer sich geweigert, die Sachen Fremdfirmen zu übergeben, weil sie eben ihren Qualitätsstandard halten wollen. Ja. Jetzt wurde es bekannt, dass eben HTC und HTC eben die High-Power-Smartphones und die Mid-Range-Smartphones an andere Marken vergibt, also andere an Hersteller vergibt, wie zum Beispiel WinTech, ja, die auch Smartphones für Xiaomi herstellen. Ja. Und damit reiht sich eben HTC in die Reihe von den Geräten ein, die eben woanders produziert werden und dann unter anderem Label eben verkauft werden. Mehr oder minder dann, aber von der Qualität her zumindest mal, eventuell auch von den technischen Daten her, sich dann ähneln mit den anderen Geräten, die bei diesen Firmen hergestellt werden. Ja. Kann man positiv oder negativ sehen. Positiv ist, das wird HTC bestimmt sehr viel Geld einsparen. Ja. Negativ wird sein, die werden den Qualitätsstandard, das wage ich einfach hier zu behaupten, werden die nicht halten können. Ja, weil das immer so ist, da wird man schauen, ob die das bereuen werden oder nicht. Mal sehen. Dann noch als letzte News-Meldung, 50 Jahre Basic, am 1. Mai 2014 war es soweit. Basic ist 50 Jahre alt geworden. Ich habe schon in der Rios Wochensicht darüber was gesagt. Hier, also die Geschichte von Basic ist faszinierend, ja, immer noch meine Lieblingsprogrammiersprache, ja, ich habe schon früh mit Basic angefangen, da war ich, wie alt war ich da, 8 Jahre, ja, Gott, das war noch Zeit, und da habe ich angefangen mit Basic und auch meine Exkursionen in C, in Python, Java, um Himmels Willen Java, erinnere mich schon daran, alles ja, schön und gut, aber keine Sprache war mehr so romantisch wie Basic. Ja, ich liebe Basic. Ja, ich gebe es zu, ich liebe Basic. So, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und Android ist von Basic auch nicht verschont geblieben, zum Glück, denn da gibt's einen super guten Basic-Interpreter. Der war, glaube ich, auch mal bei mir App der Woche hier im Uncast, jawohl. Von Paul Lofton ist dieser Basic-Interpreter. Nennt sich einfach Basic Ausrufezeichen, ja. Ja. Im Play Store zu bekommen, natürlich kostenlos, und euch wird die Kinnlade runterfallen, wenn ihr diesen Interpreter noch nicht kennt. Ihr könnt mit diesem Basic alles machen an eurem Handy, ja, da wird alles unterstützt, von GPS, von den Sensoren in eurem Gerät, Musik, Voice-Erkennung, Audioaufnahme, Verschlüsselung, FTP-Client, TCP-IP-Client, Bluetooth, ihr könnt alles mit diesem Basic ansteuern und könnt diese Funktion dann nutzen in eigenen Programmen, die ihr schreibt. Ja, wunderbar. Das einzige Problem bei dem Ganzen ist, man kann die Programme nur über große Umwege, also ich sag eigentlich mal so, gar nicht direkt am Computer halt schreiben, sondern man muss es eigentlich eintippen in die Tastatur vom Handy oder vom Tablet. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist eine Katastrophe, gerade bei den kryptischen Eingaben. Ja. Furchtbar. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich so einen kleinen Workflow erstellen kann. Das heißt, man tippt mit dem Editor das am Computer ein, überträgt dann quasi die Datei auf das Verzeichnis vom Handy. Dort kann man es dann eben vom Interpreter aus starten, sich das Ergebnis angucken und dann eventuell wieder Korrektur machen. Das ist aber natürlich ein bisschen schlecht. Schade, es wäre perfekt, wenn es einen Basic Emulator geben wird, also dieses selbe Basic auf dem Computer mit einem Emulator für den Screen, und dann könnte man dort das Programm komfortabel am Computer schreiben und dann übertragen. Natürlich kann man die Entwickleroberfläche installieren, das SDK von Android, und kann dort natürlich in dem Emulator dann dieses Basic laufen lassen mit den Einschränkungen aber dann. Ne? Genau. Gut, damit komme ich jetzt mal zu den Community-Sachen. Und zwar der Christian schreibt am verlinkt einen Artikel, dass Google und Intel ein Chrome OS Event am 6. Mai, also morgen, zeigen wird oder ja, machen wird. Da darf man gespannt sein, was da wieder rauskommt. Ja, die Gerüchteküche brodelt geradezu über bei dem Ganzen, was bisher passiert ist, ja, an Entwicklungen bei Chrome und Android. Immer wieder kommen ja die Gerüchte hoch, dass da irgendwas zusammengeschmissen wird, ja, oder neue Chromebook-Modelle, neue Betriebssystem-Ansätze und so weiter. Also da gibt's riesige Spekulationen, und wahrscheinlich werden alle Spekulationen morgen einfach als nichtig erkannt. Es wird einfach nur ein neuen Computer vorgestellt, ja, mit auf dem Chrome OS läuft. Das war's. Ja. Aber dennoch, vielleicht ist ja auch noch eine Überraschung dabei, und ja, da kann man dann durchaus mal reingucken auf hier internetmäßig in den Event. Ja. Vielen Dank, Christian, für die Info. Und auch vom Christian die Meldung, dass die Entwicklung von Ubuntu für Android eingestellt wird. Das kam jetzt auf einer so Update-Liste raus von den entsprechenden Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass eben hier auf Launchpad ein Fehlerbericht gab, dass eben Ubuntu für Android ja eingestellt ist und dass deswegen auch die Seite überarbeitet werden müsste, weil dort immer noch das eingestellt aufgeführt wäre, Ubuntu für Android. Das heißt aber nicht, dass das Ubuntu Touch Projekt irgendwie eingestellt ist. Nein, Android, also das Ubuntu für Android war, wie der Name schon sagt, etwas, was eigentlich zusammen mit Android beziehungsweise auf Android läuft, oberflächenmäßig, und das hat man eingestellt. Finde ich eigentlich sogar konsequent, weil wenn Ubuntu, dann Ubuntu, ja, dann wird Ubuntu Touch installiert und fertig. Ein Ubuntu System auf Android, da sehe ich überhaupt gar keinen Sinn dabei, ja, das kann man dann auch mit Steaming machen und fertig, ja, mit Steamer kann man alles mögliche emulieren, das ist kein Thema, aber wenn man ja so ein Ubuntu-System haben will, dann macht man das ja aus einem bestimmten Grund, zum Beispiel, weil man sich um Datenschutz sorgt oder so. Aber der ist natürlich dann vollkommen ausgehebelt, wenn Ubuntu auf Android läuft. Ja, also das ist sinnlos. Von daher dann, wenn schon, flashen Ubuntu Touch drauf und dann ist gut. Und diese Entwicklung geht nach wie vor ungebrochen weiter. Keine Panik auf der Titanic. Und dann noch was vom auch nochmal vom Christian. Hey, der Christian, du hast aber wirklich zugeschlagen. Wow, vielen Dank. Google Docs und Google Tabellen für iOS und Android werden veröffentlicht. Ja, das heißt, es gibt noch mehr Office-Apps jetzt. Mittlerweile wird's wirklich ganz schlimm. Der Christian schreibt dann auch nochmal im Kommentar: Google Drive-App, Google Docs-App, Google Tabellen App und Quick Office. Was kommt als nächstes? Ja, das frage ich mich auch. Also irgendwie, Google hat sich so viel Mühe gegeben, alles zusammenzufassen, ja, zu einer funktionellen, guten App. Und jetzt wird alles wieder aufgespalten, aufgesplittet. Ich weiß nicht, das ist nicht optimal, ja, finde ich. Vielleicht aber auch doch, weil dann eben die Leute sagen können, okay, ich brauche das nicht, also will ich das nicht installieren, ja. Ich brauche das, aber das möchte ich installieren. Okay, gut, ja gut, aber es ist schon ziemlich heftig und sorgt natürlich für viel Verwirrung. Ja, und ich glaube, die normalen Benutzer werden da auch sehr verwirrt sein im Endeffekt, ja. Ja, dann gab's noch eine schöne Nachricht vom Matt Spike. Die darf ich mal vorlesen. Hallo, der Uncast 200 steht vor der Tür. Schon mal alles gut im Voraus von mir. Bin seit circa Folge 80 dabei in der Uncast und die Wochensicht ist bei mir in der ersten Kategorie der Podcast. Bedeutet, er wird regelmäßig gehört. Vielen Dank. Hab zwar meist eine andere Meinung, aber hier liegt wohl gerade der Reiz. Meist will ich zu jeder Folge irgendetwas schreiben, aber wenn ich dann am Rechner sitze, ist es schon wieder vergessen. ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen von Uncast und Wochensicht folgen, auch wenn du dir sicher manchmal etwas mehr Feedback wünschst. Ist für die Folge 200 was besonders geplant? Wie wär's mal mit einem Hangout oder eine Sonderfolge über Geocaching, GPS-Tools und Apps? Also, erstmal vielen herzlichen Dank, lieber Matt Spike. Solche Artikel tun natürlich sehr, sehr gut, ja, wunderbar. Also auf jeden Fall habe ich vor, viele weitere Folgen von der Wochensicht und vom Uncast zu machen, ja, definitiv. Sondersendung über Geocaching, GPS-Tools und Apps und so weiter habe ich auch schon wieder fest auf dem Radar. Ich will nur noch ein bisschen warten, weil es war, glaube ich, nicht allzu lange her, wo ich das schon mal gemacht habe. Und da will ich jetzt noch ein bisschen warten. Es tut sich in letzter Zeit sowieso einiges in dem Bereich. Und da wird es dann später dann nochmal eine Sendung geben, wo das Hauptthema dann auch Geocaching, GPS und so weiter sein wird. Ja. Ich versuche da auch noch ein bisschen was mit Galileo in Erfahrung zu bringen, ob wie das damit aussieht, ja, Kompatibilität und so weiter, das wird vielleicht noch ganz interessant werden. Aber gut, ja, für die Folge 200 habe ich eigentlich jetzt wirklich tatsächlich nichts wirklich Weltbewegendes geplant, ja. Ich kann überhaupt noch nicht, ich sollte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich versuche, ich habe mich schon heute mit dem Mo in Verbindung gesetzt und auch mit dem Markus, ja, dass sie sich vielleicht zu der 200er Sendung mal dazuschalten beziehungsweise hier einen Beitrag machen, ja. Das mit dem Hangout, das schwebt mir ehrlich gesagt schon lange vor, ja, aber das gibt hier wirklich große technische Probleme, die ich hier schlecht nur lösen kann. Ja. Ansonsten hätte ich das sicherlich schon gemacht. Ja. Und ja, also wie gesagt, das mit dem Hangout ist nur so ein generelles organisatorisches Problem. Und natürlich auch ein Problem jetzt mit den Zeiten. Ja. Weil, sag ich mal, viele den Podcast da erst abends dann abhören, da ist er ja aber auch schon gemacht und über Tag dann montags halt nur sehr wenig Zeit hätten, jetzt sich da einzulocken mit dem Hangout, ja, wenn das nur Ärger in der Firma gibt. Aber ich guck mal, ja, vielleicht meldet sich ja der Markus oder der Mo noch und dann kann man vielleicht noch was Spezielles da machen, mal sehen, ne? Mir fällt auf jeden Fall die Woche sowieso noch was ein. Ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber was eine Kleinigkeit wird auf jeden Fall passieren in der zweiten 200. Folge, das ist ja klar, ne? In der 100. Folge gab es einen Rückblick, das will ich jetzt nicht schon wieder machen, ne? Zumindest nicht wirklich so ausgiebig, ne? Und wird ja irgendwie langweilig. Aber mal sehen, mal sehen, mal sehen, ne? Okay, der Christian hat übrigens hier auch noch einen Kommentar geschrieben, da schließe ich mich doch glatt an. Beeindruckt bin ich, dass er einfach immer pünktlich seine Podcasts liefert, wie ein Uhrwerk. Weiter so. Ja, genau, ne? Ich habe ja auch schon von den Leuten auf Twitter vorgeworfen bekommen, ich bin ein Bot. Ja? Also der Rio-Bot wird sich auch weiterhin sehr stark ins Zeug legen, dass die Podcasts pünktlich veröffentlicht werden. Ja? So ist das. Der Rio-Bot. Okay, also vielen Dank, Leute. Vielen Dank, Matt Spike. Vielen Dank, Christian, für die aufmunternden Worte. Und ich lasse mir die Woche noch was einfallen, hoffentlich, was Vernünftiges. Ich komme jetzt zur App der Woche am Schluss, wie immer. Hidden Object Quest 15. Ja. Ja, es gibt sie wie Sand am Meer. Sie sind sehr simpel und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die süchtig machen. Ja. Hidden Object Quests. Unten steht, was für ein Objekt man suchen muss. Anklicken muss man es dann, wenn man es im Bild gefunden hat. Ja. Super einfach, ist manchmal ziemlich schwierig. Es gibt sehr gute Apps da drin, ja, in diesem Genre. Einer der besten Apps ist sicherlich Lost Souls, ja, von G5 Entertainment. Aber das war schon mal App der Woche. Es gibt sehr, sehr viele grottenschlechte Hidden Object Quests, ja. So, dazwischen irgendwo liegt das Hidden Object Quest 15, ja, Winterland nennt sich das Ganze. Warum ist es denn App der Woche, wenn es nur so zwischendrin liegt? Weil es bestimmte Funktionen bietet, die ich so noch nicht gesehen habe. Also zunächst mal kann man das wie gewohnt mit der Beschreibung, ja, machen. Das heißt, man hat unten das Wort, ja, was für ein Objekt gesucht wird, dann findet und sucht man es, klickt drauf. Aber man kann da noch vieles mehr machen. Man kann dann zum Beispiel in der zweiten Runde auswählen, dass man zum Beispiel diese Objekte mit einer Zebramaske verdeckt wird. Also quasi das echte Objekt sieht man nur ja so ein Outline mit Zebramaske. Ja. Oder zum Beispiel gefrorene Objekte oder per Hangman-Quests, wo man warten muss und je länger man wartet, desto mehr Buchstaben werden sichtbar und je schneller man das Objekt erfindet, also mit je weniger Buchstaben, desto mehr oder desto besser wird es, desto besser wird man bewertet. Oder Time Bomb Search oder auch diese Blitz-Einschlagssuche, ja, das heißt, man hat nur ganz wenig Zeit, bevor die Bombe oder hochgeht oder ein Objekt vom Blitz zerstört wird, um das zu finden auf dem Bild. Das heißt, da werden ganz andere Elemente reingebracht, ja, sogar eine Suche, wo auf einmal Nebelschwaden über das Bild wandern, und es dann sehr, sehr schwer machen, ein Objekt zum Beispiel zu erkennen. Also es ist schon sehr, sehr ausgereift, was da geboten wird. Grafisch könnte es vielleicht ein Tick besser integriert sein, diese Objekte in die Umgebung. Also oftmals kann man die Objekte schon einfach erkennen, weil sie gezeichnet sind und der Hintergrund eben nicht gezeichnet ist. Ja? Also das ist schon manchmal ein bisschen komisch. Aber das Bewertungssystem ist okay, ja. Die verschiedenen Modis, die man da machen kann, ist okay. Es gibt auch einen Kids-Mode, ja, wo es dann relativ einfach ist, das Ganze. Die Musik ist relativ gut. Also von daher eine solide App, ja, die durchaus Spaß macht. Und auch ein gewisser Suchtfaktor hat, ja. Nervig ist das mit dem Zoomen. Man kann das reinzoomen. Wenn man es nicht reinzoomt, sind also wirklich die Objekte selbst auf dem 7-Zoll-Display doch ziemlich, ziemlich klein manchmal. Aber vielleicht ist es auch so gewollt, um eben den Schwierigkeitsgrad noch etwas zu steigern. Insgesamt macht es riesig Spaß und deswegen denke ich auch, eine gute Wahl für App der Woche. Gibt's im Play Store für Moment 1,45 Euro, was für das Spiel sicherlich nicht ganz also nicht überteuert ist. Mit einer Wertung für 4,6 im Play Store ist es auch, geht es auch okay soweit, ja. Würde ich auch etwa so zwischen 4 und 4,5 bewerten, ja. Und von daher denke ich, ist das schon okay. Ja. Damit sind wir am Ende vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit unter Google Plus Uncasts Community. Da könnt ihr agieren und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. rio@thenetcasts.com rio@thenetcasts.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Auch mal wieder Intro und Outro von Zero Project. Titel heißt Infinity. Der Track ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.